zu Quatsch mit Soße. Wir zeigen Ihnen live am Radio, live zum Mitkochen, die besten Rezepte. Mit mir im Studio ist Starkoch Ulrich Bratz-Kliwa. Richtig. Und heute machen wir ganz exklusiv für die Vegetarier ein... Was machst du? Ich werde ein Wachichi zubereiten. Ein leckeres Wachichi. Aus der Karibik. Und wir brauchen dafür folgende Zutaten. Kartoffeln, Chili, Lauch, Eier, Muskelkrebsen und Fenchelsamen. Ulrich, man kann dich ja wirklich als den Kartoffelkönig bezeichnen. Richtig. Ich habe auch die Frühkartoffel mitgebracht, die geschmacklich kräftiger ist als die Spätkartoffel. Die ist viel gesünder. Ulrich, du bringst uns ja heute wieder ein ganz ausgeklügeltes Rezept. Richtig, wir machen ja hier nicht jeden Scheiß. Und was genau ist... Ein Wachichi ist ein Eintopf aus dem Gebiet der Pazifikinseln und besteht aus verschiedensten Gemüsen und Gewürzen. Die richtige Schärfe spielt hier eine Rolle. Ja, Jan Glauben, der Bewohner der Sandwichinseln, hat diese eine heilende Wirkung. Ebenfalls wichtig sind die Bananenblätter. In die wird das Ganze später eingewickelt. Und woher kommen diese Bananenblätter? Bananenblätter benutzten die Kannibalen, damit die großen Stücke schön zart und genießbar werden. Die alten Griechen haben schon gesagt, man muss das Grausame schön verpacken. Na, zum Glück kochen wir heute vegetarisch. Also richtig, es gibt eben Leute, die vertragen Fleisch. Und Leute, die vertragen weniger Fleisch. Das hat mit der Blutgruppe zu tun. Jemand mit der Blutgruppe 0 verträgt tendenziell weniger Fleisch. Aha. Ja, würden die Schweizer weniger Fleisch essen, gäbe es auch weniger Herzinfarkte. Und das fleischlose Kochen, das ist für uns Köche die größte Herausforderung. Für die Soße breche ich Sellerie von Hand. Tomaten auch zerquetschen. Ja, los geht's. Richtig, los geht's. Den Ofen auf 220 Grad bereiten. Ich habe noch mit dem Hacken von Lauch begonnen. Das kann ruhig grob sein. Die Kartoffeln aushöhlen, wie bei einer Weihnachtsgans. Das Innere muss raus. Das Ei muss schön durchwüchsen. Knoblauchzehen mit der Schraube unterdrücken. Das ist ja Folter. Es kommt noch schlimmer. Die Kichererbsen heute nehmen sie schnell ins heiße Wasser wirft und mit den Händen durchmassiert. Dann löst sich das von alleine. Dann kichern die Herzen. Dann ja fast leid. Dann kommt, das ist doch nichts Lebendiges. Ja, trotzdem. So, wir haben die Grundzutaten nun alle vorbereitet. Richtig. Jetzt wird alles zusammengemixt. Dann die Chili darüber gestreut, damit das gefährlich scharf und rot wird. Richtig. Unsere Moderatorin guckt schon ganz gierig. Ah, tut sie das? Das Auge ist schließlich mit. Das war übrigens Aristoteles, ne? Der das gesagt hat, das Grausame muss nur schön aussehen. Ja, ja. Und jetzt kommen die Bananenblätter ins Spiel. Achtung, die machen in der Hitze quietschende Geräusche, wie ein Schwein. Das ist dann nicht der Ofen, der spinnt, wie du jetzt vielleicht denkst. Ja. Sondern nur die Bananenblätter. Kochen ist kreativ, Kochen ist Spaß. Kochen ist die Lust am Material, am Schneiden, am Hacken. Kochen ist Leben, Kochen ist Tod. Die göttliche Macht zu entscheiden, wo ein Schnitt angesetzt wird, welche Fleischfaser erst was das Licht erblicken soll. Und was gibt es Schöner? Die Zähne ins Fleisch zu versenken, abzureißen. Hier bin ich Mensch, hier kann ich's noch sein. Da sind wir wieder. liebe Zuschauer, wir erwachen wieder zum Leben. Ja, da sind wir wieder. Ja, ein Blick in den Ofen. Oh, das sieht ja gut aus. Ja, richtig. Ja, so kräftig, kräftig. Und die Farbe wie ein richtiges Schlachtfeld. Unsere Küche, ja, sieht entsprechend aus. Jetzt ist es also fertig. Dunkelrot, saftig, lecker. Das ist ein Mariri. Ja, wir begrüßen Sie nächste Woche selbstverständlich gerne mit einem neuen Koch. Dankeschön. Tschüss. Das war Quatsch mit Soße von Matteo Pagamici und Noemi Eckloff mit Lukas Behler und Svenja Koch. Eine Autorenproduktion aus dem Jahr 2015.